Feuer lodert triefend, brennt in meinem Herzen hier. Eine Flamme heißen wird in meinem innersten Gefühlsbild. Leuchtend wie ein Makimut in der Dunkelheit verspannt. Gitarrenschrei durchbricht die Nacht, erzählt von einer endlosen Jagd. Blitz und Rauch wie ein Wirbelwind, tanzen wir die ganze Nacht geschwind. Mag wie Mond, so hell und klar. Lichter tanzen, bis die Nacht und nah. Feuer lodert tief in mir, brannte in meinem Herzen hier. Eine Flamme heißen wird in meinem innersten Gefühlsbild. Leuchtend wie ein Makimut in der Dunkelheit verspannt. Gitarrenschrei durchbricht die Nacht, erzählt von einer endlosen Jagd. Blitz und Rauch wie ein Wirbelwind, tanzen wir die ganze Nacht geschwind. Mag wie Mond, so hell und klar. Lichter tanzen, bis die Nacht naht. Von einer endlosen Jagd.